Die Veranstalter rechnen zum Start dieses Gen-frei-Gen-Laufes mit immerhin einigen hundert Teilnehmern hier in Berlin. Man startet in diesen Minuten vor dem Schloss Charlottenburg. Es ist die erste Etappe von insgesamt 38 Etappen und am Ende wollen die Teilnehmer dann in Brüssel eintreffen. Bewegung oder auch Sport wird also verbunden mit einem politischen Engagement gegen die Nutzung der grünen Gentechnik in Europa. Initiator ist der recht begeisterte Freizeitläufer Josef Wilhelm. Gleichzeitig ist er vom Vorstand des bekannten Rapunzel Naturkostunternehmens und er hofft in diesem Zusammenhang nicht nur auf Engagement auf der Laufstrecke. Jede und jeder kann was tun. Es gibt keine Ausrede. Das fängt beim Einkauf im Supermarkt an, sage ich immer so ganz simpel. Ja. Dort können all diejenigen, die nicht nur im Bioladen einkaufen, immer wieder die Verkäuferin triezen und nachfragen, ist da Gentechnik drin, ja, so lange, bis es der zu blöd wird, dann gibt sie das weiter an den Marktleiter, dem wird es dann auch zu blöd. Das ist die praktische Ausübung der Konsumentenmacht, die wir tatsächlich haben, aber allermeist nicht nutzen. Gekommen war auch Renate Künast, die ehemalige Verbraucher- und Agrarministerin unter Rot-Grün. Sie wird leider nicht mitlaufen, aber sie betonte, wie so oft in ihren Regierungsjahren, vor allem die Wahlfreiheit, die Konsumenten haben sollten. Die Lobbypolitik der Gentechnikbefürworter ziele jedoch genau auf das Gegenteil. Das ist nicht einfach ein Nein zu irgendeiner Technologie, sondern das ist faktisch ein Ja dazu, unsere Grundlagen zu erhalten. Nicht abhängig zu werden von Patenten Einzelner. Alle kennen Microsoft, fast alle hier haben wahrscheinlich einen Computer und wissen, dass wann immer du einen Computer weltweit einschaltest, kommt dir Microsoft entgegen. Ich will nicht, dass Monsanto für die Landwirtschaft das wird, was Microsoft für den Computer ist. Engagement auf diesem Gebiet, so Renate Künast, lohne sich durchaus. Sie erinnerte auch daran, dass vor allem Proteste nun auch bei ihren Nachfolgern im Amt zumindest teilweise für ein Umdenken gesorgt hätten. Der erste Erfolg ist nämlich, dass Mohn 810, dieser gentechnisch veränderte Mais, von Frau Aigner wieder zurückgenommen werden musste. 2005 als Morgengabe an Monsanto von Horst Seehofer im Dezember zugelassen. Wieder besseres Wissen, einfach als Bückling vor der Industrie, musste er jetzt, weil so viele in Stadt und Land aktiv waren, einsehen, dass es so nicht geht und die Zulassung wieder zurücknehmen. Allerdings machten die Veranstalter auch darauf aufmerksam, dass dieses Verbot nur ein Etappensieg sei. Zudem sei das Verbot ja auch nur temporärer Art, bislang zumindest. Man hatte heute Vormittag auch andere prominente Unterstützung. Robert Atzorn, der bekannte Schauspieler, war ebenfalls dabei. Er gab zu, dass das Thema grüne Gentechnik lange Zeit an ihm persönlich vorbeigegangen sei. Man müsse aber was tun, sagt er. Das sei nun sozusagen erste Bürgerpflicht. Mir ist schlecht geworden, wie weit das schon fortgeschritten ist. Was wir alles schon essen, was genmanipuliert ist und was nicht ausgezeichnet ist. Wenn man sich wirklich mit diesem Thema beschäftigt, was auch an mir eigentlich so leise vorbeigegangen ist, ist es so grauenvoll. Und ich verstehe zum Beispiel Seehofer nicht oder die ganze Politik überhaupt nicht, dass die das so weit haben kommen lassen. Die Initiative Genfrei Gen will also etwas bewegen und man ist auch selbstbewusst genug zu glauben, dass die große Mehrheit der Bürger oder der Verbraucher diesen Zielen der Initiative auf jeden Fall zustimmt. Christoph Fischer ist selbst Landwirt aus der Nähe von Rosenheim in Bayern und er sagt, dass gerade in politisch konservativen Landstrichen in Deutschland längst ein Umdenken begonnen habe. Unsere Bauern, unsere Trachtenvereine, die Gebirgsschützen, die Landfrauen, all die Organisationen, die bisher gedacht haben, das ist ein Thema so für die Müsli-Fraktion und für die Ewiggestrigen, die haben jetzt erkannt, da geht es um ganz was anderes. Es geht tatsächlich um die Bewahrung unserer Heimat, unserer Strukturen. 38 Etappen sind es also bis Brüssel und in der Hauptstadt der Lobbyisten, wie es heute auch hieß, will man dann am 30. Juni eintreffen.